Das Rote Kreuz Koreas erreichte die Entwicklungsziele für die Erfüllung seines strategischen Plans bis zum Jahr 2016. Auf dem Kongress des Roten Kreuzes der DIVJK im Jahr 2012 wurden im Einklang mit den sich ändernden realen Bedingungen und der Strategie der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften bis zum Jahr 2020 die Entwicklungsziele des strategischen Plans bis zum Jahr 2016 besprochen und verabschiedet. Durch die aufopferungsvollen Einsätze der Mitarbeiter der Zentrale des Roten Kreuzes Koreas und seiner Zweigstellen aller Ebenen und der freiwilligen Helfer des ganzen Landes wurden die Ziele erreicht. Und das Rote Kreuz Koreas verstärkte und entwickelte den Austausch und die Zusammenarbeit mit der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und den mehreren Schwesterorganisationen weiter.